Die Sterne sind aus Eis gemacht. Deshalb ist es in der Nacht so kühl. Bring mir den Kristall von Sirigon und ich beweise dir, dass das Licht des Eises durchdringender ist als Feuer.